Onkel Messer auf dem Bürgersteig. Lass die Messer flutschen in den Judenleib. Du musst diese Knüppel angeln dich. Und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Du musst diese Knüppel angeln dich. Und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. In der Synagoge hängt ein schwarzes Schwein. In die Parlamente schmeißt die Handgranaten rein. Blut muss fließen, Knüppel angel dich. Und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Blut muss fließen, Knüppel angel dich. Und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Schmeckt die Guillotine mit dem Judenfett. Blut muss fließen, Knüppel angel dich. Und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Blut muss fließen, Knüppel angel dich. Und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Blut muss fließen, Knüppel angel dich. Und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Denmark, Sieg, Heil! Sieg, Heil! Sieg!